Abschnitt 54 von Der rasende Reporter von Egon Erwin Kiesch. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Klaus Missfeld. Dem Golem auf der Spur, Teil 2. Ich wollte die Stellen aufsuchen, von denen geschrieben steht, dass sie Aufbewahrungsort des Prager Homunculus gewesen seien. Die Sage, dass das Dachgestühl der Altneusynagoge die Gruft des Golems ist, hat sich jahrhundertelang erhalten. Als die im Jahre 1718 von Meyer-Perls, Aktuar und Rabbinatsassessor in Prag erschienene Schrift Megillat Jochasin, die alle Traditionen über den hohen Rabbi Löw enthält, in der Mitte des vorigen Jahrhunderts eine neue Ausgabe erlebte, bestätigte der Herausgeber diesen Aufbewahrungsort. Der Lemberger Rabbiner Josef Saul Nathanson habe die Bodenkammer betreten wollen, erzählt er, aber dies wurde ihm mit der Begründung verwehrt, dass der Prager Oberrabbiner Ezechiel Landau das Verbot erneuert habe. Auch in neueren Publikationen, Klammer auf, zum Beispiel Österreichisch-Israelische Wochenschrift, 35. Jahrgang, Heft 6, ferner in C.H. Bloch die Latün, Rabbi Löw und die Golem-Sage, Klammer zu, wird das Gerücht erwähnt, die Tonfigur sei in der Bodenkammer dieses ältesten Prager Tempels noch vorhanden. Rabbi Ezechiel Landau habe nach langem Fasten in Gebetmantel und Gebetriemen das Dach bestiegen, während seine Schüler Psalmen singen mussten. Nach geraumer Zeit kam er mit verstörtem Gesicht unten an. Niemand unterfange sich mehr, die letzte Ruhe des Golem zu stören. Meine schüchternen Bestechungsversuche an den Funktionären, die mir den Schlüssel zum Dachboden hätten verschaffen können, blieben erfolglos. Erstens sei oben gar nichts zu sehen, zweitens führe im Innern überhaupt keine Stiege zur Bodenkammer und man könne diese bloß durch Emporklettern auf den Eisenklammern der Außenseite des Tempels erreichen, was bei den Passanten der Niklasstraße Aufsehen hervorrufen würde. Drittens sei das Betreten des Dachbodens durch die Tradition verboten und deshalb habe auch Präsident Dr. Rosenbacher, der vor 30 Jahren hinaufsteigen wollte, davon Abstand genommen. Noch in den 80er Jahren sei ein Dachdecker namens Wondretsch hier abgestürzt und tot liegen geblieben. Klammer auf, in der Rutschen Chronika Kral.Prahi sind auf Seite 903 ältere Verbote darüber zitiert. Man erzählt sich sogar, dass nach der Vernichtung von Jerusalem Engel einen Teil des Tempels Salomonis nach Prag trugen und den Juden befahlen, dass niemals jemand diesen Bau ausbessern und nichts an ihm ändern dürfe, widrigenfalls er sofort sterben werde. Und so kam es, dass einmal, als die Ältesten der Judengemeinde einem Baumeister den Auftrag zur Renovierung des Gebäudes gaben, der Baumeister mit seinen Gehilfen vom Dache stürzte und auch die Auftraggeber starben, bevor noch die Arbeit begonnen war, Klammer zu. Außer dem Rauchfangkehrer sei überhaupt noch niemand auf dem Dachboden gewesen und vor dem Ringtheaterbrand hatten noch nicht einmal die Eisenklammern hinaufgeführt. Tatsächlich wies man mir nach, dass erst im Jahre 1880 auf Anordnung der Feuerpolizei diese Feuerleiter errichtet worden ist. Nach großen Mühen erwirkte ich mir doch vom Tempelvorstand die Erlaubnis, auf das Dach steigen zu dürfen. Morgens um 8 Uhr kam ich hin. Dem Tempelkustos, der 38 Jahre dem Hause dient, war ich avisiert. Herr Zwicker versuchte noch, mir abzureden, und antwortete mir auf die Frage, ob er schon einmal oben gewesen, mit der Frage, ob er Mischugge sei. Mit achselzuckendem »Übrigens« gab er mir den Schlüssel. Ich sprang über das niedrige Gitter, das den kleinen, kahlen Vorgarten bei der Niklasstraße umschließt, nahm eine Leiter hinüber und legte sie unterhalb der Eisenklammern an, deren Tiefste erst 2 Meter über der Erdhöhe eingerammt ist, damit kein Unberufener aufs Dach klettere. In der Niklasstraße sammelten sich die Passanten erstaunt an. Das Gefühl, fremde Blicke im Rücken zu haben, ist peinlich. Mit kinematographenartiger Geschwindigkeit kletterte ich die 18 Eisensprossen, die oben eine starke Biegung nach links beschreiben, hinauf, schwang mich dann in die Spitzbogennische, sperrte die stöhnende Eisentüre auf und stand inmitten einer steilen, hellen Pyramide, deren Boden sich in massiven Wellen wölbte. Die Basis der Synagoge ist so tief unter dem Straßenniveau, dass man auch hier oben auf keiner besonderen relativen Höhe ist. Durch die Dachluke sieht man die Uhr auf dem Giebel des israelitischen Rathauses, deren Zeiger in umgekehrte Richtung gehen, gerade vor sich. Und durch mehrere Dachfenster dringt das Licht herein. Es fehlt also das mystische Düster, das Bewusstsein der Höhe, die man sich auf dem Dachstuhl des St. Veits-Domes nicht entwinden kann. Und doch ist man im Dachgestühl der Alt-Neu-Synagoge noch stärker unter dem Druck des vor 9 Jahrhunderten zu frommem Zweck errichteten Baues. Die Steine der Wölbungen sind nicht wie auf dem Domdach an den Gewölberücken vertüncht und zu glatten, einheitlich grauen, geometrisch regelmäßigen Wellen gefügt. Zackig und grob halten sie sich aneinander fest. Es ist, als stündest du in einer Gebirgslandschaft, flache Berge vor und neben dir und Täler. Oben im Dom kannst du auf den Höhen unterhalb des Daches das ganze Schiff auf breiten, festen Stegen überqueren, kannst rings um das Schiff auf breiten, festen Stegen gehen. Hier aber ist nur ein morsches Brett vom Eingang nach vorn gelegt. Du prüfst mit dem Fuß dessen Festigkeit und entschließt dich dann, deinen Rundgang lieber direkt auf dem Wölbungsrücken zu machen oder auf den Sparren zu balancieren und dich hierbei an den Trämen und Pfetten anzuhalten, wenn deine Hände auch noch so tief in Staubschichten greifen, dein Gesicht auch noch so oft in Spinnweben stößt. Über die ganze Breitseite spannt sich eine Eisenstrebe. Eine Leiter, durch eine Eisenklammer befestigt, führt 9 Meter hoch zum Kamm des Daches. Ein altes Kaminrohr, Ziegel liegen herum, ein toter Vogel, der hier einsam starb, sonst etwas Geröll. Schwämme wuchern in grotesken Formen aus dem Gebälk. Eine Fledermaus hängt kopfabwärts auf einem Balken. Ich habe bisher noch nie eine hängende Fledermaus gesehen. Zwischen den tiefen Senkungen der aneinanderstoßenden Wölbungen oberhalb der Widerlager ist Schotter, fest seit Jahrhunderten. Wenn dort die Lehmfigur des hohen Rabbi Löw begraben ist, so ist sie es bis zum jüngsten Tage. Wollte man sie exhumieren, so stürzte das Gotteshaus ein. Die Begräbnisstätte wäre gut gewählt. Das ist wahrlich ein Raum, beim Mondlicht den Golem zu erschaffen und den Golem zu bestatten. Das ist wahrlich ein Raum für Mystagogen und Alchemisten. Ja, hier wäre ein Laboratorium für den Domherrn Claude Frollo, eine Schlafstelle für den übermenschlichen und untermenschlichen Koloss, der sein willenloses Werkzeug ist. Hier wäre der Saal für die Zusammenkunft mit dem König von Frankreich, mit dem Goldmacher im Priestergewand. Allerdings dürfte der Held des Spieles vor dieser Kulisse kein katholischer Mystiker, sondern müsste ein jüdischer Kabbalist sein. Und es fällt mir ein, dass Hugos Notre-Dame à Paris im Grunde nichts anderes ist als die Golem-Sage, gar nichts anderes, aus Prag nach Paris transportiert, aus der Gedrücktheit des Ghettos in die architektonisch und ornamental schwelgende ekklesiastische Gotik überpflanzt, vom Souterrain der Prager Judenstadt erhoben in die dominierenden Höhen der Pariser Domtürme, aus der Geistesrichtung des Baal Shem in die des Pelagius von Eklamum. König Ludwig XI. Holte sich Rats von dem vermeintlichen Zauberer Claude Frollo, so wie sich Kaiser Rudolf II. Mit dem sagenhaften Rabbi Löw bespricht. Der Golem aber, der Ungefüge, dem Willen seines Herrn untertane Automat, ist er etwas anderes als der unheimliche Quasimodo? Und Esmeralda weckt in ihm die Liebe, wie dort des Rabbi Blankes Töchterlein. Ritualmord, Märchen und Hexenprozess sind eines. Und der Pogrompöbel, der das Judenviertel stürmt, ist wie jenes die Pariser Frauenkirche berennende Volk aus dem verrufenen Wunderhof, dessen Herrscher sich bei Victor Hugo Matthias Hunyadi Spicali, Herzog von Ägypten und Böhmen, nennt. Die Fledermaus scheint zu schaukeln. Wenn Fledermäuse erwachen, sollen sie sich im Menschenhaar verfangen, erzählt man. Es ist unheimlich hier. Noch einen Blick. Der Golem ist nicht da. Ich trete in die Nische hinaus, die Türe halb hinter mir schließend, und schwinge mich auf die eisernen Sprossen. Dann ziehe ich die Türe zu, sperre ab und klettere hinunter. Die Zahl der Neugierigen hat sich erhöht. Zwei Polizisten haben Mühe, den Verkehr aufrechtzuerhalten. Bekannte sind in der Menge, die mich fragen: »Na, haben Sie den Golem?« Im Vorraum zur Synagoge ist ein altes, kupfernes Waschbecken, in dem ich mir die Hände wasche. »Haben Sie etwas gesehen?« fragt mich Herr Zwicker in einem Ton, in dem sich Neugierde mit jener Ironie mengt, die die Tiroler Nekome nennen. Und er ist sehr erstaunt, als ich ihm, meine Hände trocknend, erwidere: »Es war ganz interessant.« Ende von Abschnitt 54.